Neulenkbach. Zweites Buch. Von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 12. Das Projekt Luftlinie. Ingenieure der neuen Reichsbahn hatten jahrelang an einer zweckdienlichen Konzeption mobilen Wohnraums geforscht. Das Ergebnis waren die Schienenappartements, die schon bald Wohnraum vieler Reisender sein würden. Weshalb ist mancher jetzt bemüßigt zu fragen, sollten die regulären Wohnverhältnisse denn eigentlich reformiert werden? Nun, einerseits war es beim Ausbau des Schienennetzes in kürzer Vergangenheit wiederholt zu Problemen mit Anrainern gekommen, die sich nicht dazu bereit erklären wollten, ihr Grundstück an die Reichsbahnführung ordnungsgemäß abzutreten. Und zum anderen hatte der enorme Bevölkerungszuwachs in den letzten Jahren die zur Verfügung stehenden freien Baugründe schon bald versiegen lassen. Diese Proteste geschahen zum absoluten Unverständnis der zuständigen Reichsbahnkommission für Deportation und Migration. War doch durch Kompressionshaubitzen die geografische Lage dieser zukünftigen Reichsbahnknotenpunkte gesetzeskonform bestimmt worden. Die Novellierung zur freiwilligen Ausreise ward auch schon Wochen vor der Initiierung des Projekts Luftlinie ordnungsgemäß im Fahrplan der Reichsbahn publiziert und hatte somit von den Reisenden widerspruchslos anerkannt zu werden oder sei wenigstens in respektvollem Gehorsam zu tolerieren. Viele von diesen Anrainern weigerten sich jedoch partout einzusehen, weshalb gerade in ihrem Vorgarten Gleiselemente errichtet werden sollten. Und das, obwohl doch dezidiert erklärt worden war, dass nach neuester Gesetzesnovelle nur mehr eine direkte Verbindung zweier Schienenknotenpunkte vorgesehen sei. Dieser unscheinbare Paragraph 876 des Fahrplans sollte im Zuge der Ökonomisierung und Ökologisierungsnovellen des Projekts Neuen Reichsbahn schon sehr früh Einzug in die Gesetzesbücher halten und zu Beginn auch sehr von den Reisenden begrüßt werden. Schließlich und immerhin waren durch die Realisierung des Projekts Luftlinie Fahrtwege wie auch Reisezeiten zum allgemeinen Wohlwollen der Bevölkerung erheblich verkürzt worden. Erst etliche Monate nach Umsetzung des Projekts sollten Berichte von Enteignung und Vertreibungen armer Mitreisender in Umlauf kommen und täten so manch Reisendem bitter aufstoßen. Erst aber als das eigene Grundstück des Reisenden Opfer des Projekts Luftlinie zu werden drohte, sollte die jähe Ernüchterung kommen. Einer Dampfwalze gleich beseitigten pragmatisierte Abbruchtrupps im Auftrag der Reichsbahnführung unaufhaltsam ganze Straßen, Grundstücksparzellen und Gebäude von der Bildfläche, nivellierten das Terrain und bereiteten es langsam aber stetig auf die verheerenden Gleiselemente des Schienennetzes vor. Ende des 12. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Es war einmal was. Die Zeit ist vorbei. Das ist das Schaffner los. Schaffner sein, es war einmal was. Die Zeit ist vorbei. Jetzt wird man Schaffner los.